Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Also es geht um den faschelosen ÖPNV, wie ihn die Piraten nennen. Wir nennen ihn so, weil wir sagen wollen, er kostet natürlich Geld. Kann umlagefinanziert sein, muss aber nicht umlagefinanziert sein, kann auch durch eine City-Maut oder durch eine Nahverkehrsabgabe anderweitig finanziert sein. Deshalb fahrscheinlos oder ein schönerer Begriff ist auch, damit man sich das darunter vorstellen kann, Flatrate-ÖPNV oder Flatrate-Nahverkehr. Ja, Verkehrsinfrastruktur ist teuer und in ganz Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, haben wir große Probleme, die Sanierungsarbeiten und auch die Instandhaltung zu bezahlen. Das wird, da fließen so Zahlen von 1 Milliarde oder 7 Milliarden für ganz Deutschland in einem Jahr rum, die wir dafür brauchen, um allein die Verkehrsinfrastruktur, die wir haben, aufrechtzuerhalten. Und wir wissen, wir haben einen großen Sanierungsstau, weil über Jahrzehnte hinweg Verkehr nur gebaut wurde. Es wurde immer neu gebaut. Das ist natürlich auch attraktiver, eine Straße oder so neu zu eröffnen, als dazu zu sorgen, dass sie irgendwann fertig wird. Aber genau diese langen Spannen, bis eine Sache, eine Baumaßnahme fertig wird, dass die Kosten sehr stark steigen. So, jetzt stehen wir an einem Punkt. Wir müssen alles erneuern, modernisieren. Das betrifft auch U-Bahn-Tunnel, nicht nur Straßen und Brücken. Und Stadtbahnsysteme, betrifft Signalanlagen. Das ist unsere Chance, an diesem Punkt eine Verkehrswende einzuleiten. In einem Verkehrswandel wird es sowieso geben und etwas anders zu machen als vorher. Die Fehler von damals nicht zu wiederholen, indem wir einfach irgendwas fortführen und weiter so machen wie bisher. Und eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, den ÖPNV attraktiver zu machen. Und wie macht man ÖPNV attraktiver? Man bietet größere Taktfrequenzen an, mehr Linien, dient auch dem ländlichen Raum, bessere Umsteigemöglichkeiten oder am besten mehr Direktverbindungen. Und wie erreicht man das? Wie kann man das machen, wenn mehr Leute mit dem ÖPNV fahren? Aber das geht nur, wenn es attraktiver ist und so weiter und so fort. Da haben wir ein Henne-Ei-Problem. Das Henne-Ei-Problem kann man sehr gut lösen, indem man einfach sagt, als Maßnahme, das ist kein Ziel, aber eine Maßnahme, fahrscheinlosen ÖPNV einzuführen. Und zwar so lange, ihn fahrscheinlos zu haben, in mindestens einem Modellprojekt, bis Leute auf die Idee kommen, zunächst ihren Zweitwagen abzuschaffen und in den großen Städten vielleicht auch ihr Auto komplett abzuschaffen. Natürlich immer zusammengenommen mit verschiedensten Maßnahmen, also ein ÖPNV. Ausbau und auch ein fahrscheinloser ÖPNV kann nur zusammen mit Begleitmaßnahmen wirken. Das heißt, man muss in der Innenstadt die Attraktivität des ÖPNV steigern, eventuell die Attraktivität des Autos etwas mindern oder halt Anreize schaffen, den ÖPNV zu nutzen. Zum Beispiel, indem man Verkehrsflächen, die bisher groß Parkraum waren und ziemlich unattraktiv sind, dadurch lebenswert zu machen, indem man sie für die Städte schöner gestaltet. Das Ruhrgebiet hat 10% seiner Fläche Verkehrsflächen, das muss man sich mal vorstellen, 10%. Wenn man da nur 1% besser nutzen würde, anstatt noch mehr für Verkehrsflächen zu verwenden, das wäre natürlich sehr schön. Gut. Das war jetzt wahrscheinlich länger. Nö, das ist schon okay, das ist schon okay. Ja, Bernd Pirati, wir sind im Krähennest. Ich mache jetzt hier mal mit dem Fragenteil weiter. Ihr kennt das ja mittlerweile, dass der erste Teil so veröffentlichen wird, damit interessante Bürger unsere Konzepte mitbekommen. Ja, ich hätte da die ganz generelle Frage zu. Du sagtest gerade, Autos unattraktiver machen. Also ich sag mal, jetzt ganz, ganz plakativ, wenn ich eine Autoverbotspartei haben möchte, will ich die Grünen. Was unterscheidet denn, ich sag mal, die Piraten an der Stelle von den Grünen? Wichtig ist, dass man das Ganze macht durch Anreize schaffen und durch langfristiges Denken und nicht sofort mit Verboten kommt. Das heißt, man muss bei Entscheidungen, die die Bürger treffen, das heißt zum Beispiel, wenn es darum geht, den Zweitwagen zu ersetzen, diese Entscheidung muss man versuchen, nur als Politik insofern zu beeinflussen, indem man nicht nur eine Möglichkeit gibt, nämlich wieder ein Auto kaufen, sondern die Möglichkeiten vervielfältigt. Im Grunde, wenn man den ÖPNV attraktiver macht, verliert man nicht die Entscheidungsfähigkeit oder vermindert die nicht, sondern man gibt mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Nämlich ich kann mich auch dafür entscheiden, sofort den ÖPNV stärker zu nutzen, weil ich gute Erfahrungen damit gemacht habe, als ich den Zweitwagen noch besaß. Gut, jetzt kam eine andere Sache. Du hattest gesagt, Attraktivität steigern, mehr Takte, also schneller, dass die Züge schon Busse schneller nacheinander kommen, das ländlichen Raum oder den ländlichen Raum mehr erschließen. Ich kann mir vorstellen, das kostet sehr viel Geld. Wie wird das denn gegenfinanziert? Also man wirft das Piraten immer vor, wir haben kein Finanzierungskonzept, wir machen nur leere Versprechungen. Haben wir da was? Das kostet sehr viel Geld und wir müssen uns vor Augen führen, dass wir in NRW bis, ich glaube 2016 war die Hausmarke, schon 1,1 Milliarden Euro zusätzlich brauchen. Das wurde vor zwei Wochen im Gutachten des Ministeriums veröffentlicht. 1,1 Milliarden brauchen wir, um alleine unsere jetzige Infrastruktur am ÖPNV aufrechtzuerhalten. Also da fehlt im System so oder so sehr viel Geld. Mhm. Es fehlt auch sehr viel Geld, um die Straßen instand zu setzen, die Brücken instand zu setzen. Wir müssen also sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn wir dieses Geld, sehr viel Geld in die Hand nehmen, dann können wir auch etwas an dem System ändern. Denn im Endeffekt kostet mehr ÖPNV nicht mehr Geld. Insgesamt es kostet nur mehr Geld, wenn man es zusätzlich, ohne das mit was anderem zu verrechnen, obendrauf sattelt. Und wir haben natürlich einmal die Möglichkeit, dass einfach, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, wir finanzieren das Steuern. Wir haben natürlich die Möglichkeit auch, hier umlagefinanziert zu arbeiten, im Grunde die Bevölkerung daran zu beteiligen, wie das zum Beispiel beim Semesterticket der Fall ist. Mhm. Kurze Nachfrage, du sagtest gerade, man könnte das über Steuer machen oder über eine Umlage. Im Prinzip bleibt es doch dann gleich. Also egal, wie man es jetzt nennen möchte, das Kind. Weil im Prinzip zahlt es der Bürger dann. Ja, das ist immer richtig. Aber wenn man im Landtag oder Politik ist, lernt man sehr schnell, es gibt verschiedene Geldtöpfe. Und im Grunde ist natürlich Geld da, immer. Wir haben 5 Milliarden Euro mal eben für eine Abwrackprämie ausgegeben. Wir zahlen ungefähr 5 Milliarden, also insgesamt sind 7, an Tollcollect zurück, weil wir meinen, dass die Firmen falsch gerechnet haben und wir um Arbeitsplätze bangen. Wenn man dieses Geld alleine nehmen würde, wäre man schon sehr viel weiter mit PNV. Aber es gibt natürlich verschiedene Modelle, wo das Geld direkt herkommen könnte. Wenn man einen Modellversuch hat, dann ist wahrscheinlich eine Stadt oder eine Region betroffen davon und müsste dieses Konzept umsetzen. Man könnte als Land dieser Stadt die Möglichkeit geben, zweckgebundene, Steuern sind ja leider nie zweckgebunden, eine zweckgebundene Abgabe dazu zu verwenden. Das könnte eine City-Maut sein, das könnte Parkraumbewirtschaftung sein oder eine Nahverkehrsabgabe. Nahverkehrsabgabe können Firmen zahlen, oder überhaupt über die dort beheimateten Unternehmen geschehen oder halt wirklich als Abgabe. So ähnlich wie die GEZ-Haushaltsabgabe, die mit knapp 18 Euro viel höher ist als das, was wir eigentlich für den ÖPNV haben wollen. Was will man lieber, dass alle Fernsehen können und ARD und ZDF haben oder dass alle mobil sind? Das kann man sich jetzt persönlich entscheiden. Ich finde, beides ist wichtig und muss einen gewissen Raum haben. Ja gut, du sagst gerade ein Beispiel, was ich auch selber kenne, das Studententicket. Also ich habe mir das mal ausgerechnet. So, ne, man guckt ja, was man so an Ausgaben hat. Ich zahle jetzt im Monat 120 Euro Spritgeld, um zur Arbeit zu kommen. Das sind in 6 Monaten 740 Euro. Wenn ich mir ein Semesterticket kaufen würde, womit ich ganz NRW fahren könnte, würde ich dafür, ich glaube, 200 zahlen. Und das sind nicht rein nur die Ticketkosten. Du sagst, du hättest Zahlen dazu. Kannst du dazu was jetzt sagen, also mal, um mal, ich sag mal Futter zu geben? Die Studenten zahlen da sehr unterschiedlich für. Also die Asten handeln das immer selber aus. Und bei den meisten Unis kann man in ganz NRW fahren. Nicht in allen, so viel ich weiß. Zumindest gab es lange Zeit Unis, wo das nicht ging. Und in Bochum zum Beispiel zahlt man ca. 23 Euro. Pro Monat, das ist relativ viel, um ganz NRW fahren zu können, ist also schon ein relativ hoher Satz. Dafür auch wirklich ganz NRW kostenfrei zu fahren oder fahrscheinlos. Und es gibt verschiedene Städte, die sich ausgedacht haben, dass man dieses System umsetzen kann. Die haben Gutachten gemacht, in Tübingen pendelt das Ganze um 10 Euro, je nachdem, welche Bevölkerungsgruppen zahlen sollen und wie weit das Netz ausgebaut werden muss. Wenn wir uns natürlich dann mit einberechnen, dass mehr Nachfrage auch bedeutet, mehr Angebot. Und die Bundesregierung hat in der Mitte bis Anfang des Jahrtausends mal ein Gutachten erstellt, in dem verschiedene Verkehrsfinanzierungsmöglichkeiten überlegt wurden und die kam tatsächlich in Euro umgerechnet auf weniger als 8 Euro im Monat, die notwendig wären. Ich würde mal schätzen, dass wir so bei, also in Hasselt, dieser tollen belgischen Stadt, sind es noch deutlich weniger. Ich würde mal schätzen, dass wir so 15 Euro rechnen müssen pro Person und Monat, wenn wir zusätzlich damit rechnen, dass wir den ÖPNV stark ausbauen müssen, falls das Angebot massiv erweitert werden muss, was dann natürlich wiederum allen zugutekommt. Heißt, wer dann immer noch unbedingt das Auto nutzen möchte, und es ist ja auch ein Wohlfühlfaktor, ein Spaßfaktor, etwas, was viele Leute als Hobby haben, denen steht das weiterhin sehr breit offen. Es ist keine Sache, dass man unbedingt den ÖPNV nutzen muss in der Stadt. Aber jeder würde sich das überleben, auch kostenlos. Ja, klar. Und die es sich nicht leisten können, auch jetzt schon das Sozialticket nicht leisten können, haben endlich die Möglichkeit, mobil zu sein. Also ich kann dazu sagen, aus meiner Sicht, ich bin auf dem Land aufgewachsen, mit 18 hatte man sein Auto, weil sonst kann man nirgendwo hin. Ich bin ins Ruhrgebiet gezogen, arbeite jetzt in Düsseldorf. Das heißt, wie ich eben gesagt habe, ich zahle 120 Euro nur an Sprit, da ist mein Autokosten sowas nicht drin. Wenn da sowas angeboten würde und noch bessere Taktfrequenz, weil morgens die Bahn sehr voll ist, wäre das für mich eine sehr, sehr gute Alternative. Das jetzt so mal als mein Statement, obwohl ich mich normalerweise mit sowas zurückhalte. Andere Fragen. Du hast gerade schon Hasselt erwähnt. Wir Piraten sind ja so, wir gucken uns, wo gibt es gute Ideen, kopieren die und wenden die an oder versuchen die zu verbessern. Was hat es mit Hasselt auf sich? Hasselt hat man ursprünglich große Verkehrsprobleme gehabt. Im Grunde so genauso wie Nordrhein-Westfalen jetzt. Man hat eine von Verkehr überflutete Innenstadt gehabt und musste einen weiteren Entlastungsring bauen, also eine weitere große Straße durch die Stadt oder um die Stadt ziehen, damit das überhaupt noch funktioniert. Und man hatte das Geld nicht. Insofern ist man ungefähr in der Situation, wie wir jetzt in Nordrhein-Westfalen. Dann hat man sich überlegt, wir haben das Geld nicht, um diese Straßenerweiterung zu machen, was können wir tun? Die hatten nur sehr wenige Buslinien und es kostete nicht viel, das, was diese Buslinien der Stadt gekostet haben, einfach zu sagen, ja komm, dann machen wir jetzt mal kostenlos und schauen mal, ob die Leute das Angebot annehmen und vielleicht mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Und das wurde dadurch, dass das auch dann sukzessive mit vielen Begleitmaßnahmen noch flankiert wurde, wurde sehr gut angenommen. Es gibt mittlerweile einen Haufen Buslinien in Hasselt. Es gibt einen sehr guten ausgebauten ÖPNV. Also mittlerweile ist die Innenstadt sehr, sehr attraktiv, dadurch, dass halt zahlreiche Begleitmaßnahmen wie weniger Parkplätze, weniger Fahrspuren auf den Straßen, also mehr Platz für die Besucher der Innenstadt, also Fußwege, zieht es auch Touristen an, die extra zum Einkaufen nach Hasselt kommen. Das heißt, Hasselt selbst hat davon sehr profitiert. Es gibt allerdings auch viele Städte, in denen es nicht gut funktioniert hat. Templin in Deutschland ist ein Beispiel, wo, na gut, man kann sagen, es vielleicht nur halbherzig umgesetzt hat, wo man dann wieder davon zurückgegangen ist. Ob es in Tallinn funktioniert, ist auch noch eine Frage. Da wurde das jetzt am 1. Januar nur für die Bürger von Tallinn eingeführt, das heißt nicht für Auswärtige oder Pendler, schon mal ein Fehler. Man hat allerdings auch keine weiteren Begleitmaßnahmen dort umgesetzt, noch nicht zumindest. Das heißt, es ist die Frage, ob dort dieses bereits sowieso ausgelastete ÖPNV-Netz hinbekommt, dieses Projekt. Also ein bisschen vorbereiten muss man das schon und es funktioniert wahrscheinlich auch nicht in jeder Stadt. Ich würde es jetzt spontan nicht in Köln, die ein sehr ausgelastetes ÖPNV-Netz haben, ausprobieren, sondern eher eine Stadt nehmen, die ein recht schlecht ausgelastetes Stadtbahnnetz hat, wie Duisburg, oder eine Stadt, die auch ein bisschen isolierter ist, wo man nicht diese ganzen Grenzverkehre in andere Städte direkt hat. Paderborn, Münster, Aachen, Bielefeld als größere Städte. Dann kommen natürlich weitere, viele kleine Städte in Frage, die eher so groß sind wie Hasselt. Tübingen ist in Deutschland auch ein Beispiel, wo es eine Initiative gibt, die schon sehr, sehr weit ist und wo auch der Bürgermeister, zumindest sagt er das, hinter der Sache steht und wo es jetzt im Grunde nur Streit gibt, wie kann Tübingen das von sich aus finanzieren. Die haben wenig Unterstützung vom Land bisher erhalten. Das Land sagt, ja, wir brauchen eine Rahmenregelung vom Bund und Herr Ramsauer im Bund sagt, das ist doch Ländersache. Also die sind jetzt auf dieser Ebene beschäftigt und haben das noch nicht eingeführt. Allerdings so kleine Tests Ballons gefahren, wie samstags macht Tübingen blau, dass man samstags wenigstens kostenlos fahren kann. Mhm. Kleine Nachfrage dazu. Du sagtest, in Hasselt wurden die Straßen kleiner gemacht, es waren weniger Parkplätze. Wurde das gemacht, um die Autos fernzuhalten, oder war das eher, weil so wenig Verkehr dann da war, dass es möglich war? Das also, geht natürlich immer Hand in Hand. Ja. Man macht solche Maßnahmen natürlich auch, um das Autofahren tatsächlich in der Innenstadt unattraktiver zu machen. Also klar, für manche Strecken braucht man das Auto, aber man braucht es meistens nicht, um in die Innenstadt zu fahren. Also kann man dafür sorgen, dass das Fahren in die Innenstadt viel attraktiver ist mit dem ÖPNV, damit es besser ausgelastetes ÖPNV-Netz ist und damit in der Innenstadt mehr Lebensqualität entsteht. Weniger Verkehrsflächen und weniger Parkplätze in der Innenstadt und ja, überhaupt weniger Verkehr. Erhöht dort die Lebensqualität enorm. Ob es nun in Hasselt Rückbauten waren, einfach mangels Verkehr, glaube ich nicht, sondern man wird es. Aber man hat es sukzessive gemacht. Es wurde nicht auf einmal gemacht, also nicht ganz am Anfang gleich alles. Das geht nicht. Überhaupt Hasselt hat sich, das hat sich sukzessive entwickelt. Ist vielleicht auch als Vorbild immer sehr schön. Klappt natürlich vielleicht nicht immer so, wie es in Hasselt geklappt hat. Ansonsten ist immer wichtig, sollte man sowas wie City-Maut machen oder die Autofahrer, die in die Innenstadt fahren, zur Kasse bitten, wie in London. Es ist wichtig, das Geld, was eingenommen wird, zwar auf jeden Fall zweckgebunden zu verwenden, aber zweckgebunden im Wesentlichen nicht für den Autoverkehr, also um die Straßen in der Stadt und die Parkhäuser oder so auszubauen, sondern zweckgebunden für die Leute, die es sich nicht leisten können, eine City-Maut oder was Ähnliches zu bezahlen, um in die Stadt zu kommen, nämlich zweckgebunden halt für den ÖPNV und Fuß- und Radwege zu verwenden. Weil man dann im Grunde die Gerechtigkeit schafft, dass jeder so in die Stadt kommen kann, wie er möchte oder es sich leisten kann. Gut, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wollte noch verweisen, du sagst eben die Maut an, LKW-Maut angesprochen und Toll Collect. Da gibt es noch eine andere Aufnahme von uns, die werde ich auch verlinken, damit ihr euch das auch noch anhören könnt. Ja, ich wünsche dir, wir sind hier auf der AV Pampa, noch eine schöne Aufstellungsversammlung und bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.